Telekom Fernsprecher Lausitzer Platz 12a an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein etwa vierköpfiges Filmteam, das hier an Lausitzer Platz Schienen aufgebaut hat, um da manuell eine Kamera drüber zu fahren und eine Eckkneipe aufzunehmen. Die heißt Miros Sportbistro, Kicker, Billard, Dart, Live-Übertragung, Poolbillard, Bowling und so weiter. Und auf der Straße, Ecke Eisenbahnstraße, steht eine Dame, die die Passanten davon abhält, dem Kameramann durchs Bild zu laufen. Außerdem befindet sich in meiner unmittelbaren Nähe ein fahrbares Gerüst, das vor einem Baum geparkt ist, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es zur Ausrüstung des Filmteams oder eventuell eines Handwerkerteams gehört. Ansonsten außerdem etwas dilettantisch rüberkommenden Filmteam mit einem schwarzen VW keine besonderen Vorkommnisse. Aber